Zukunft und du. Zukunft und du. Für alle, die heute schon wissen wollen, was morgen so geht. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts Zukunft und du. Ich bin Flo und möchte all denjenigen ein Forum bieten, die heute schon wissen wollen, was morgen so geht. Dafür interviewe ich Experten und stelle euch die neueste Technik vor. Außerdem empfehle ich euch, die Seite zukunft.undu.de mal zu besuchen. Dort lest ihr nochmal alles zum Podcast und könnt selber mitdiskutieren. Als Grundlage dafür möchte ich euch in dieser Ausgabe meine Vision des Jahres 2015 vorstellen und euch einladen, mit mir mal einen Tag in der Zukunft zu verbringen. So, jetzt muss ich nur noch meine Zeitmaschine anschmeißen. So, und auf geht's! Herzlich willkommen am Freitag, den 10. Juli 2015. Es ist 8 Uhr. Aufstehen. Guten Morgen. Jetzt erstmal ins Bad gehen und Zähne putzen. Im Spiegel sehe ich dank immer kleiner werdenden LEDs die Nachrichten und das Wetter von heute. Und all das vollautomatisch. Das Web von vor 10 Jahren war ja noch geprägt von User-Generated Content. Das heißt, ich konnte mir meine virtuelle Welt selber gestalten. Heute übernimmt das der Computer selber, denn er hat aus meinem Nutzungsverhalten gelernt. Behavioral Targeted Content nennt man das heute. Meine Güte, wenn ich an damals denke, was war das für ein Zeitaufwand? Heute ist alles einfacher. Mein Media Center ist zu Hause, dank deutschlandweit flächendeckendem Highspeed-WLAN, mit allen Haushaltsgeräten verbunden und hilft mir in vielen Angelegenheiten. Währenddessen ich mir also die Zähne putze, brutzelt nebenbei in der Küche vollautomatisch mein Spiegelei und der Kaffeeautomat macht mir Kaffee. Natürlich stark und schwarz, wie er es immer von mir gewohnt ist. Werden zum Beispiel Lebensmittel knapp, kann ich ganz einfach per Homeservice nachbestellen. Oder der Kühlschrank bietet mir leckere Rezepte an. Muss ja nicht immer Pizza und Pasta sein. Jetzt aber fix essen, denn es wird Zeit. 9 Uhr. Arbeiten. Oh Mann, jetzt nach Berlin auf Arbeit fahren, obwohl ich doch in Leipzig wohne. Ach, ist überhaupt gar nicht mehr nötig. Ich arbeite natürlich zu Hause. Wenn mal was Wichtiges zu besprechen ist, geht's ja auch per Videokonferenz. Ob das unpersönlich ist? Naja, man gewöhnt sich an alles. Hat ja auch seine Vorteile, dem Chef nicht gegenüberstehen zu müssen. Und wenn draußen schönes Wetter ist, gehe ich einfach raus auf den Balkon und arbeite da weiter. Ich bin Redakteur einer Netzzeitschrift, die sich auf die individuellen Wünsche der Leser einstellt. Anhand einer Liste können User die Kategorien anklicken, die sie interessieren. Die Netzzeitungen können sie dann immer und überall lesen. Das liegt an diesen Smartphones, die heutzutage einfach jeder hat. Mit diesem Multifunktionstool sind einfach kaum Grenzen geboten. Stell dir vor, du kannst mit einem Gerät im Netz surfen, Musik hören, Fernsehen, Fotos schießen, GPS nutzen, mailen, Videokonferenzen halten und, ach ja, telefonieren kannst du damit auch noch. Das Ding hat ganz schön viel Wirbel bereitet. Die Massenmedien zum Beispiel mussten sich auf einmal mit einer scheinbar unbesiegbaren Konkurrenz aus dem Netz auseinandersetzen und ihr Angebot komplett überarbeiten. Im Fernsehen zum Beispiel siehst du Inhalte nur noch on demand, was heißt, dass du nicht mehr von Sendezeiten abhängig bist und nur noch dann schaust, wann du willst. Natürlich blieb noch die Zusatzfunktion des Zappens für viele Freaks erhalten. Das Radio an sich hat sich auch verändert. Zwar werden noch einige Oldschool-Formate über UKW ausgestrahlt, aber im Grunde funktioniert das neue Radio so. Der Sender spielt die von dir vorgegebenen Songs und packt artverwandte Tracks in deine Playlist. Passt dir mal ein Song nicht, drückst du einfach weiter. Hast du trotzdem Lust auf Moderation, News, Wetter, Verkehr oder Gewinnspiele, kannst du diese natürlich ganz einfach auf dem Raster vorgeben. Aktuelle Printmedien haben wohl den größten Wandel durchleben müssen. Nicht nur wegen dem Umweltschutzboom wurde dieses ganze Papierwirrwarr abgeschafft. Wer will schon eine aktuell deklarierte Zeitung in den Händen halten, wenn man das Neueste schon digital gelesen hat, beziehungsweise per Live-Ticker auf sein Phone gemailt bekommt? Finanziert wird das Ganze durch Werbung. Diese integriert sich heutzutage ziemlich clever in die einzelnen Inhalte, sodass sie nicht mehr als nervig wahrgenommen werden. Einen großen Anteil daran hat das Personalisieren der Werbung. Da mir zum Beispiel nur Männerthemen gezeigt werden, neige ich eher dazu, darauf zu achten. Was den Werbefirmen natürlich einen höheren Anteil am Tausender Kontaktpreis garantiert. 17 Uhr. Shopping. So, erstmal was fürs gute Gewissen getan. Jetzt geht's ans Shoppen. Da ich nicht immer den Homeservice meines Kühlschranks benutzen möchte, da mir noch Kosten für den Transport anfallen, gehe ich lieber in den Supermarkt. Nachdem ich die Sachen in den Korb geschmissen habe, packe ich die Waren nach wie vor ohne technische Hilfe ins Auto. Wie? Bezahlen? Ach so, ja, schade für die Kassierer, aber die wurden dank der RFID-Chips abgeschafft. Jedes Produkt bekommt nun einen kleinen Chip in die Verpackung implementiert, in der alle wichtigen Infos gespeichert sind, damit mein Kühlschrank weiß, was sich zum Beispiel darin befindet oder wie lange das Produkt noch hält. Revolutionär ist, dass die Produkte untereinander kommunizieren. Internet of Things nennt man das. Und darauf verzichten möchte ich nicht mehr, da einem jede Menge Handgriffe erleichtert werden. So, zurück zur nicht vorhandenen Kassiererin. Seit neuestem kann man sich kleine unscheinbare Mikrochips implantieren, auf denen dann all meine Daten gespeichert sind. Wenn ich durch die Schleuse gehe, addiert ein Computer einfach alle Produkte zusammen und zieht sie von meinem Konto ab. Der Chip hat aber auch andere Vorteile. Wenn ich einen schweren Unfall hätte und nicht mehr ansprechbar wäre, dann kann der Arzt ganz einfach meine Blutgruppe und alle anderen relevanten Daten in Erfahrung bringen. Außerdem hat der Chip auch einen kleinen GPS-Sender, falls ich mal verloren gehe. Auf der Rückfahrt nach Hause schlägt auf einmal mein Smartphone-Alarm. Im Netz hatte ich doch diesen Typen von der neuen angesagten Band mit diesen unglaublich tollen Schuhen gesehen. Ich habe einfach das Produkt getaggt und mit meinem GPS verbunden. Nun zeigt er mir an, dass im Geschäft um die Ecke noch ein paar in meiner Größe da sind. Super, hab ich gleich was für die Party heute Abend. 20 Uhr. Ja. So, nochmal fix ins Netz schauen und den Urlaub buchen. Dank Virtual Travel kann ich mir die beste Reiseroute entlang der portugiesischen Westküste raussuchen, damit meine Jungs und ich auch die besten Spots zum Surfen erwischen. Toll, wie sich alle Möglichkeiten verbinden lassen. Ein Nutzer hat die komplette Route mit Bildern, Videos und Blogs bereitgestellt, damit ich weiß, was mich erwartet. Die Buchung der Hotelzimmer sowie die besten Restaurants natürlich inbegriffen. So, schnell gebucht und jetzt aber auch schick machen für heute Abend. 23 Uhr. Party. Oh Mann, zum Glück weiß ich schon, wer alles da ist und wo man steht. Lästiges Freundesuchen ist also vorbei. Ah, die Musik passt schon mal. Und die Frauen? Ah, die da drüben an der Bar ist ja genau mein Geschmack. Gott sei Dank gibt's GPS. Fix mal ihr Profil checken, damit ich auch weiß, worüber ich gleich mit ihr quatsche. So, jetzt wird's aber auch langsam Zeit, sich auszuklinken. Denn sowas lasse ich kein Raster übernehmen. Und Computerliebe ist auch noch nicht so ausgereift. Einiges im Leben sollte eben doch noch offline passieren. Zukunft und du. Zukunft und du. Zieh dir den Podcast auf zukunft.undu.de.